hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Skandal im Skandal um Edati. Die Frage ist, wer, was, wo und wie. Die Antwort von allen lautet nicht ich. Und man beschwichtigt, war alles richtig. Wer wird noch vom Stuhl gesägt? Wär nicht schlecht, wenn noch wer geht. Stimmt so, dass es sein muss. Friedrichs Rücktritt ist nicht Schluss. Für Trump. Dann die Kirche, die Deutsche Bank 800 Millionen zahlt. Peanuts, Peanuts, Peanuts. Und Facebook gibt 19 Milliarden für WhatsApp. Kokosnüsse, Kokosnüsse, Kokosnüsse. Mit Millionen von einer armen Stiftung. Kollekte! Er ist ein Räuber, die Katholiken. Er ist ein Räuber durch und durch. Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR 3.